erstes buch vierzehntens an seinen gutsmeier fünfzehntens an numonius vala von briefe diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz briefe von horaz übersetzt von johann heinrich voß erstes buch vierzehntens an seinen gutsmeier meier der waldigen flur und des mir mich schenkenden gütleins welchem du vornehm tust da es doch fünf herde gesiedelt und fünf ehrbare väter genvaria pflegt zu entsenden gelt es die wett ob von dornen das herz ich oder das feld du tüchtiger räumst ob horatius besser sei oder sein landgut mich zwar weilet allhier um lamia lieb und besorgnis der den bruder beklagt den entrissenen bruder bejammert mit untröstbarem gram doch strebt dort sinn und gedank hin sehnsuchtsvoll zu durchbrechen der laufbahn hemmende schranken mir ist der ländliche mann und dir der städtische glücklich loben des anderen los heißt wohl sein eigenes tadeln töricht klagen wir beide den ganz unschuldigen ort an schuld ist einzig das herz das nie sich selber entfliehet. Du, aufpassender Knecht, verlangtest geheim nach dem Lande. Jetzo schmachtest du, Meier, nach Stadt und Spielen und Bädern. Ich, doch bleibe mir gleich, wie du weißt, und gehe betrübt ab, wann auch immer nach Rom ein verhaßtes Geschäft mich hinwegzieht. Nicht reizt beide dasselbe, darum mißlautet es zwischen mir und dir. Denn was du für rauhe, verödete Wildnis ansiehst, nennt anmutig, wer mir beistimmet und hasset, was du achtest für schön. Bordell und schmutzige Kneipen, merk ich, füllen dein Herz für die Stadt mit Lüsternheit, und das Pfeffer und Weihrauch eher erzeugt der Winkel denn Trauben. Auch nicht wohnt in der Näh ein Weinschenk, der dir Erquickung darreich, oder ein Dirnchen mit schrillender Pfeife, nach deren Hall du im Sprung auf dem Boden einherstampfst. Dennoch zerwühlst du schon vorlängst von dem Karst unberührte Felder und wartest deines gelöseten Stiers mit laubigen Sprossen ihn füllend. Arbeit mehrt dem Verdrossenen der Bach, falls Regen herabstürzt. Kaum durch dämme belehrt der sonnigen wiese zu schonen was mißhelligkeit bring in unsere töne vernimm jetzt wem die leichtere toga geziemt und gesalbetes haupthaar wem du weißt unentgeltlich die gierige cynara hold war wer von der mitte des tags sich bezecht im klaren verlerner den freut flüchtiges mahl und am bächlein schlummer im grase nicht einst haben gespielt nur das spiel nicht endigen mißfällt dort ist keiner der mir mit schielendem auge den glückswurf schmälere noch mit dem bisse des dunkelen hasses vergifte lächelnd sehn nachbaren mich stein und schollen bewegen du mit den knechten der stadt nagst knappe beköstigung lieber diesen zu sein ein genoß wetteiferst du wieder beneidet nutzung des holzes und fies dir der feine bedient und des gartens reitzeug wünscht unlustig der stier und zu pflügen das reitpferd was ein jeder versteht das raten wir üb er nicht ungern. 15. An Numonius Vala. Wie sich Salernums Luft wie Velias Winter sich mache, wie die Bewohner des Lands, wie der Weg sei, Vala. Denn Baiae macht nutzlos mir Antonius Musa, dazu noch den Leuten unwillkommen daselbst, weil eisige Flut mich beströmet mitten im Frost. Denn das so verlassen ihr Myrtengehölze dasteht und man den Schwefel, der lähmende Gicht aus den Nerven band, wie man rühmt, verschmäht. Das klaget der Ort und den Kranken zürnt er, die Brust und Haupt nicht scheun, dem clusinischen Quellbad anzuvertraun und nach Gabii ziehn in die kalten Gefilde. Umziehn müssen wir schon und den traulich bewirtenden Häusern abwärts lenken das Ross. O, wohin? Nicht geht mir gen Cumae oder gen Baiae der Lauf. Zerrt links mit dem Zaume der Reiter zornig und ruft. Doch das Ross hat Ohr im gezügelten Maul nur. Welches Geschlecht von beiden sich reichlicher nähre mit Feldfrucht? Ob den gesammelten Regen man trink, ob lebende Brunnen lieblicher Flut. Denn die Weine der Gegenden kümmern mich wenig. Hier auf dem Landgut kann ich zur Not mich behelfen mit allem. Steig ich zum Meere hinab, dann forder ich edlen und milden, der mir die grillen verjagt, der rasch mit seliger hoffnung schwellende puls und sinne durchströmt, der worte mir darbeut, der durch jugendlichkeit mich empfiehlt dem lucanischen liebchen. Welcher bezirk mehr hasen erzieh und rudel von ebern? Wo mehr Fische den Strand, wo mehr Seeigel umwimmeln? Das ich fest wie ein glatter Phäak umkehre zur Heimat. Dies mir zu schreiben ist dein, und dir zu vertrauen ist mein Wert. Menius, als er die Habe der Mutter sowohl wie des Vaters tapfer verpraßt, trat mählich hervor als witziger Weltling. Lustiger Laun, unstet, nicht wo an der Krippe befestigt, der ungespeist nicht selber den Landsmann schied von dem Erbfeind, grimmvoll alles auf alle mit höhnischem Lachen zu schleudern. Hagelsturm und Gewitter und raffender Strudel der Fleischbank, der, was er irgend erschnappt, in den Bauch heißhungrig hinab schlang. Hatte nun der Spaß frohen und bosheitsfürchtenden gar nichts oder zu wenig entwandt, dann schmauset er Schüsseln Kaldaunen, schmauset er alt Schaffleisch, was wohl drei Bären genug war. Ja, man sollt auf die Bäuche der Wüstlinge prägen ein zischend Brandmal, pflegt er zu sagen, ein eiferer Bestius. Aber hat er sich etwas erhascht von größerer Beut und auf einmal alles in Rauch und Asche verkehrt? Nicht wundert mich wahrlich, rief er, wenn mancher das Seine vergurgelte, weil ja so lecker nichts wie die Drossel in Mast, nichts fein wie das Euter der Sau schmeckt. Siehe, so einer bin ich, denn kleines und sicheres Lob ich, senkt mir die Ebbe das Gut, herzhaft in der Klemme so ziemlich. Doch wenn was Besseres mir sich erbeut und Fetteres, dann ja, ihr allein seid weiß und versteht zu leben, behaupt ich, deren gesammeltes Geld anlacht im glänzenden Landhof. Ende von Brief 15.